Apache ist die Klick und meine Kette Gold Apache. Der Junge, der im Vollsuff in die Menge kotzt Apache. Und weil er dennoch am Ende die Bühne rockt Apache, nennt man ihn den neuen David Hasselhoff Apache. Du kommst um die Ecke mit knallertem Diss. Ich würde gern antworten, kann aber nicht. Ich mach mit Fans Fotos, die Kamera blitzt. Wenn du nur wüsstest, wie Hammer das ist. Du Son of a Bitch. Du Son of a Bitch. Du Son of a Bitch. Du Son of a Bitch. Ich denke an gestern, ich hatte da nichts. Heute mach ich bei Geld keine Mathematik. Ich wache morgens auf und weiß nicht, was passiert ist. Brüder rufen an, so geht's nicht weiter, therapieren mich. Truff wie Harry, dieses Rockstar-Leben tut nicht gut. Und wie kommt auf mein Balenciaga dieses ganze Blut? Es versteht sich von selbst, dass er niemals seine Hut verlässt. Wegen paar Kröten mehr in seiner Lederbauchtasche. Er ist famous, denn Kids im Block freuen sich, wenn er kommt. Und wollen Apache einen Kuss geben auf Back. Es versteht sich von selbst, dass er niemals seine Hut verlässt. Wegen paar Kröten mehr in seiner Lederbauchtasche. Er ist famous, denn Kids im Block freuen sich, wenn er kommt. Und wollen Apache einen Kuss geben auf Back. Bitches schmeißen aus Partys. Sasan sammelt die Handys ein. Sie sagt zu meinen Bros, sie mag mich. Sucht Kontakt über Freundeskreis. Meld dich bei mir, ja mach ich. Irgendwann, aber heute nicht, nein. Und kaum bringt Apache Chartits. Hat plötzlich jeder eine Neuigkeit. Wir fahren vor in Sechsern. Mach mal Platz, du Fettsack. Yeah. Bitches sind am Lästern. Wir bleiben eine Sechsmann. Einheit, egal was es kostet, steinreich. Denn jeder supportet seit Hype. Komm mal bitte WhatsApp, nein, weil du bist eine Fotze. Samstags besoffen auf Schulhof. Hochlebe dieser Matsuto. Labels fragen mich, hast du Bock? Nein. Ich schwöre mir nur diesen Schuh noch. Nehmen, nehmen, nehmen, doch ich nehm nichts mit in meinen Sarg. Ich will jenem imponieren, den ich nicht mal leiden kann. Shit. Apache, Apache, Apache. Selbst, dass er niemals seine Hut verlässt. Wegen paar Kröten mehr in seiner Lederbauchtasche. Er ist famous, denn Kids im Block freuen sich, wenn er kommt. Und wollen Apache einen Kuss geben auf Back. Es versteht sich von selbst, dass er niemals seine Hut verlässt. Wegen paar Kröten mehr in seiner Lederbauchtasche. Er ist famous, denn Kids im Block freuen sich, wenn er kommt. Und wollen Apache einen Kuss geben auf Back.